Jesus, der Herr will mich brauchen, ein Sonnenstrahl zu sein, der alle Tage hell leuchtet und nur für ihn allein. Für Jesus soll ich als Sonnenstrahl leuchten. Für Jesus will ich ein Sonnenstrahl sein. Jesus will freundlich mich sehen bei allem, was ich tue. Denn bei dem Spiel, bei der Arbeit schaut mir der Heiland zu. Für Jesus soll ich als Sonnenstrahl leuchten. Für Jesus will ich ein Sonnenstrahl sein. Jesus selbst muss aus mir leuchten, ihn bitte ich darum, dass jeder mich gleich erkennet, hier als sein Eigentum. Für Jesus soll ich als Sonnenstrahl leuchten. Für Jesus will ich ein Sonnenstrahl sein. Ja, als ein Sonnenstrahl Jesus leb ich so Tag für Tag, bis in den sonnigen Himmel er heim mich holen mag. Für Jesus soll ich als Sonnenstrahl leuchten. Für Jesus will ich ein Sonnenstrahl sein.